Martin Heckmann, Schriftsteller und Dramatiker, 1971 in Mönchengladbach geboren, wurde 2002 zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gekürt und im Folgejahr 2003 mit dem Publikumspreis der Mülheimer Theatertage ausgezeichnet. Sein erstes Theaterstück, Finish oder Ich möchte dich vielleicht berühren, produzierte der Schweizer Rundfunk auch als Hörspiel. Genauso wie 4 Millionen Türen. Inzwischen wird Heckmanns, der jetzt in Berlin lebt, bundesweit gespielt. An die 12 Theaterstücke sind bislang erschienen. Das 2007 uraufgeführte Stück Kommt ein Mann zur Welt hören Sie in einer Radiofassung. Heckmanns entwirft darin die Geschichte eines Lebens im Zeitraffer. In kurzen Szenen, von der Geburt bis zum Friedhof, wird die Vita Brunus durchlaufen, eines wankelmütigen Sängers und Lebenskünstlers ohne feste Grundsätze. Innere Stimmen erzählen ihm von Anfang an sein Leben in der Vergangenheitsform, als sei es vorherbestimmt. Bruno kämpft dagegen an. Kommt ein Mann zur Welt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Heckmanns. Vieles war schon lange da. Das meiste eigentlich. Vor seiner Geburt gab es schon Autos. Video war schon erfunden. Es gab Fernsehen, Feuer, Funsport, Englisch und das Alphabet. Die Welt war umrundet, die Tiere benannt. Vorerst wurde nichts Neues erwartet. Er kam an einem Dienstag. Unter Schmerzen. Laut seiner Mutter. Er hörte sie schreien zu seiner Begrüßung. Das machte ihm Sorgen. Es gab kein Zurück. Er machte sie nach. Und schrie und weinte und sah verschwommen die Welt. Und wurde still vor Angst. Die Geburtserfahrung ist für jeden Menschen der ursprüngliche Schmerz. Der Rest des Lebens ist in der Regel ein unwirksamer Verarbeitungsversuch. Sie nannten ihn Bruno. Nach dem Vater der Mutter. Benjamin. So klein war das Kind. Raphael. Ein Künstlername. Stamm. Da konnten sie nichts mehr dran ändern. Bruno Benjamin Raphael Stamm. Du gute Güte. Der sollte was Besonderes werden. Das hörte man gleich. Der hatte Erwartungen zu erfüllen. Nachdem er anfangs gar nicht gewollt war. Was bist du? Du hast richtig gehört. Aber wie kann denn das sein? Das passiert, wenn zwei Menschen sich lieben. Aber wir haben doch immer... Du hast doch gesagt... Freust du dich gar nicht? Ich bin Künstler. Jetzt wirst du Vater. Ich kann das nicht. Ich muss doch noch... Ich bin noch nicht da, wo ich sein wollte. Ich muss noch einiges verwirren, befragen, verzweifeln. Exzess und Einsamkeit, das gehört zu meinem Beruf. Wie soll ich da ein Kind erziehen? Es wird alles besser machen. Es? Woher willst du das wissen, wie es machen wird? Wir haben es schlecht gemacht. Schau dich um. Gibt es einen Fortschritt in der Geschichte? Ich sagt es sich, in den offenen Raum, spricht sich aus, erwartungsvoll und nahezu grundlos. Ich wiederholt sich, um sich sicher zu werden, dass es tatsächlich da ist, im eigenen Ausruf. Ich erinnert sich, milliardenfach gesagt zu sein, von Menschen, die zu Mördern wurden, die sich an ich zugute hielten, dass ich nicht anders schrieb als dieses. Ich entwirft es sich erneut, mit fester Stimme, in den leeren Raum, ein Klang wie ein Seufzen, ein flüchtiger Laut. Eine Hoffnung auf Zuruf, dass es füllen sich möge im folgenden Ich. Endlich sicher sich werde, ob es das Rechte ist, setzt ich sich aufs Spiel, mit einer Behauptung, in der ich sich erinnert, dasselbe zu sein, dem Laut sich verpflichtend und sich untersagend, sich anders zu nennen als ich, versucht sich noch einmal neu sich zu heben, redet sich ein, ich sich zu nennen, bestätigt sich krampfhaft gegen die Zeit und gegens Verschwinden, bringt sich in Stellung. Im Verlauf der Momente will ich sich erfinden, will wissen, wachsen, wuchern, will Welt umarmen, in die Geschichte eingehen als ich, das immer geglaubt hat an sich. Ich war schon längst erfunden, als ich mich erstmals aussprach. Ein erstaunliches Kind. Wer ich sagt, hat sich schon verdoppelt. Etwas altklug vielleicht. Für mich persönlich waren die ersten 3 Jahre die wichtigsten. Da wurde ich geprägt, vor allem auch charakterlich. Was später kam, war bloß Verzierung. Ich war in den ersten 3 Jahren viel allein in unserem Holzhaus am See. Einsamkeit riecht seither nach Brackwasser. Nebenan war ein Sumpf, vielleicht auch ein Zeichen. Oft habe ich tagelang nur den Vögeln gelauscht. Meine Liebe zum Gesang hat dort ihren Grund. Auch meine Lust am Höhenflug eventuell. Es waren wichtige Jahre. Ohne sie wäre ich ein anderer geworden. Und wie könnte ich mir das vorstellen können? Ich war gerne in der Natur. Oft bin ich auf Bäume geklettert. Später war ich lieber in der Stadt und hatte Angst vor Bäumen. Irgendetwas muss damals vorgefallen sein. Aber ich kann mich nicht erinnern. Bruno! Bruno, wach auf! Was ist los? Komm zu dir, mein Junge. Was kletterst du denn da rum? Das ist zu hoch für dich, Bruno. Warum passt du nicht besser auf? Wo warst du überhaupt? Wie kannst du das Kind hier alleine lassen? Hör du mir auf, von Erziehung zu reden. Du wolltest das Kind doch gar nicht. Jetzt ist es da. Jetzt sollten wir es nicht von Bäumen fallen lassen. Jetzt sollten wir es nicht einmal auf Bäume klettern lassen. Es ist 6 Jahre alt. Die Gefahr zu kennen, macht das Glück erst süß. Der schreibt später mal Schlager. Mein Junge. Du lebst. Ja, Mama. Warum sagst du mir das? Du lebst. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ich kenne nichts anderes. Ich lebe schon, seitdem ich denken kann. Sag ich doch. Der schreibt später mal Schlager. Er soll alles machen dürfen, was er will. Er darf alles Mögliche werden. Ich darf alles machen, was ich will. Was ich will. Und was willst du? Ich weiß noch nicht. Aber ich darf alles, alles, alles machen, was ich will. Aber du musst dich entscheiden. Warum muss ich mich entscheiden? Sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Nein, nein, nein. Ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist alles noch offen. Ich darf alles machen, was ich will. Wer sich nicht entscheidet, der bleibt unentschieden. Der hat keine Richtung. Und verliert die Kraft. Ich sag jetzt erstmal gar nichts mehr. Siehst du? Das hast du jetzt davon. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Lieber Bruno, zu deinem 12. Geburtstag haben deine Tante Katharina und dein lieber Onkel Edgar dir etwas ganz Besonderes mitgebracht. Eine Karaoke-Maschine. Da kannst du fremde Lieder singen mit der eigenen Stimme. Du singst doch so gerne. Jetzt mach doch mal. Was ist denn mit dir? Du bist doch kein Kind mehr. Jetzt sei doch nicht so. Sei doch mal locker. Das mögen die Mädchen. Was willst du denn mal werden? Ein Schweigemönch? Oh, du musst mal zum Friseur. Jetzt lass ihn doch. Aber was ist mit dem Jungen? Der Vater wollte ihn nicht. Ich war überrascht. Einen Moment lang. Überfordert. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ein Kind bedeutet. Sicher bin ich mir immer noch nicht. Aber das kann doch wohl nicht der Grund sein für alles, was bei dem Jungen schiefläuft. Der singt einfach nicht gerne fremde Texte. Der will eigene Texte singen. Der schweigt manchmal gerne. Das ist so bei dem. Du, Bruno, wenn du mal Fragen hast, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn der Papa nicht da ist und die Mama nicht helfen kann, dann kommst du einfach zu Onkel Edgar, ja? Versprichst du mir das? Dass du mich fragst, wenn du eine Frage hast? Unter Männern. Versprichst du mir das? Ist es normal, wenn da unten weißer Schleim rausläuft, wenn ich ein bisschen an meinem Glied schüttel? Ja, Bruno. Ja, das ist normal beim Mann. Da gewöhnst du dich dran. Das fällt dir später kaum noch auf. Das ist normal. Genieße das. Genieße die Neuigkeit. Später sehnt man sich zurück nach ihr. Mit der ganzen Erfahrung der Jahre würde man das erste Mal später gerne noch einmal wiederholen. Aber das erste Mal ist... vorbei. Ich werde nie meine erste Ejakulation genossen haben werden. Ich werde nie eine Kindheit im Ausland verbracht haben werden. Ich werde nie meine ersten Jahre ohne Kontakt mit der Zivilisation aufgewachsen sein und bewundert werden für meine Assimilationsfähigkeit und von jeder jungen Frau interessiert befragt werden nach meiner Prägung durch die unheimlichen Jahre im Urwald. Das ist vorbei. Aber irgendetwas ist doch besonders an mir. Anders irgendwie. Woher kommt dieser Pickel? Wohin gehen die anderen heute Abend? Wer bin ich, wenn ich schlafe? Wo bin ich, wenn ich denke? Ich finde das ganz lustig, wie der Junge sich müht. Aber das hat man doch alles schon mal gehört. Was liegt in meiner Hand? Wem nützt der Mond? Macht Leiden Sinn? Ist die Musik wichtiger als die Naturwissenschaft? Ist die Zukunft wichtiger als der Vollrausch? Von innen fühlt sich das sicher ganz dringend an. Auch wenn die Probleme schon andere hatten. Das hilft dem Bruno nicht aus seiner Haut. Dieses Gewachs, dieses Gewuchs, dieses Gewusel hier. Ist das noch Krankheit oder bin das schon ich? Es war die Zeit der Fragen. Alle konnte Onkel Edgar ihm auch nicht beantworten. Werde ich ständig verführt? Was hasst mein Feind an mir? Wie anders ist der andere? Woher könnte ich das wissen? Und wie sehe ich eigentlich aus? Hey, super, Bruno! Wie sehe ich eigentlich aus? Hey, du siehst super aus. Und jetzt rauchst du erstmal was. Und dann trinkst du einen Schluck. Und dann kommst du mit mir ins Underground. Da sitzen nämlich die Experten für alle deine Fragen. Die haben auf alles eine Antwort. Echt, du Bruno, wirklich wahr, du. Wenn die ganze Menschheit erstmal LSD genommen hat, ja, dann gibt es keine Kriege mehr. Echt? Dann ist es vorbei. Hey, dafür müssen wir kämpfen. Machst du mit? Ich meine, bist du auf der Seite der Friedensfreunde oder was? Doch, klar. Ich muss noch mal kurz... Sie wollen uns Angst machen, mein lieber Bruno. Altersvorsorge, Klimawandel, Krankenkassen, das erzählen Sie uns nur, damit wir uns nicht frei fühlen. Dass wir Angst haben, etwas falsch zu machen. Dass wir uns nur um unsere Versicherungen kümmern, statt anzugreifen, kühn und roh. Das wollen Sie verhindern, mein lieber Bruno. So muss man das sehen. Mit der Angst halten Sie uns klein. Vielleicht. Doch, ja. Das Leben lebt nicht. Wir dürfen niemandem trauen. Nicht einmal uns selbst. Das Leben lebt nicht. Bruno war neu auf der Welt. Die Weisheiten der Eltern waren ihm zuwider. Er wiederholte zaghaft Sätze. Das Leben lebt nicht. Genau, Bruno. Das Leben lebt nicht. Das ist die Wahrheit. Es lebt nicht. Das verdammte Leben. Und die schöne Tina war begeistert. Echt wahr, Bruno? Das Leben lebt nicht? Ja, Tina. Echt. Und wir sind ferngesteuert. Das habe ich schon immer vermutet. Aber wenn wir ferngesteuert sind, wer lässt dich wissen, dass wir ferngesteuert sind? Ich habe da eine Antenne für. Wo hast du eine Antenne? Wenn wir uns nicht wehren, dann sind wir verloren. Ja, Bruno, genau das denke ich auch. Aber wie, Bruno, wie sollen wir uns wehren? Küss mich. Ach, du, Bruno, du bist ganz süß, wenn du redest. Ich mag das, wenn du klingst, als befänden wir uns in einem großen Kampf. Aber küssen, das wäre ja unlogisch. Ich finde dich ja redend süß. Also küsse ich doch lieber den Ulf. Und er sieht so süß aus, wenn er still ist. Dich finde ich süß, wenn du redest. Red doch noch ein bisschen was. Kriege ich dann einen Kuss? Das wäre doch unlogisch. Dich mag ich doch redend. Deine Stimme ist so schön warm. Ich gehe jetzt zum Ulf. Nun will ich auch nicht länger leben. Verhasst ist mir des Tages Licht. Denn sie hat ihm den Kuss gegeben. Mir aber nicht. Mir aber nicht. Mir aber nicht. Tolles Lied, Bruno. Ist mir gerade eingefallen, weil ich so gekränkt war, dass die Tina den Ulf küsst. Du solltest dich häufiger kränken lassen, wenn das zu solchen Liedern führt bei dir. Dann wird das noch was mit der Karriere. Vielleicht sollte ich mich häufiger kränken lassen, ja. Den Andreas hat die Tina übrigens auch schon geküsst. Eigentlich hat die jeden schon geküsst. Du scheinst der Tina körperlich unangenehm zu sein. Und was kann ich da machen? Ich habe mal gehört, das liege alles an den Drüsen. Aha. Ja, an den Drüsen liegt das alles. Dann trinke ich erstmal einen Korn. Und dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich da noch traurig bin, dann fange ich nochmal an von vorn. Und dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich nochmal an von vorn. Das Lied fand ich jetzt nicht so originell. Oh Mann, bin ich dicht. Aber voll. Aber wie? Aber hallo. Hallo, hallo. Wer hat hier die Verantwortung? Bin das noch ich, der hier gerade redet? Ich kann uns von oben sehen, obwohl ich hier sitze. Und was siehst du? Zwei Vollgedröhnte auf einer Betonbank in der Einkaufszone einer totenstillen Stadt. Samstagnacht, 12:30 und kein Mensch mehr auf der Straße. Ja, diese Kleinstadt ist die Hölle. Ein Friedhof. Das kannst du laut sagen. Friedhof. Wie also, frage ich dich, mein Freund, wie also soll man leben? Gestern habe ich einen Film über Hendrix gesehen. Der hat es richtig gemacht. Man verpasst so vieles, wenn man nur sein eigenes Leben führt. In dieser Friedhofstadt. Kein Mensch auf der Straße. Da hilft kein Vollrausch. In dieser menschenleeren Einkaufszone. Wir müssen hier raus. Ab nach New York! Lauf, Bruno, lauf! Lauf, Bruno, lauf! Lauf, Bruno, lauf! Die USA waren groß. London war teuer, Delhi chaotisch. Rio war voller Leben. Zurück zu Hause merkte Bruno, seine Geschichten kannten selbst die, die nur Fernsehen schauten. Beeindruckt war niemand von seinen Berichten von der Welt. Also machte er sich noch einmal auf Reisen. Bestieg hohe Berge. Tauchte in tiefe Gewässer. Durchquerte die Sahara. Und kam zurück und konnte von Erfahrungen berichten. Erlebnisbeweise, Intensitätsrekorde, Hochleistungstourismus. Bruno vermisste seine Weltfremdheit aus der Zeit zuvor. Seine Neugier, seinen Glauben an die unentdeckten Geheimnisse. Er meinte sich jetzt. Das machte ihn müde. Erfahren. Kapitän Rainer Deutermann und seine Crew möchten sich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und wünschen Ihnen eine schöne verbleibende Zeit in Düsseldorf. Verbleibende Zeit? Was heißt denn verbleibende Zeit? Ist was nicht in Ordnung? Muss ich gehen? Wir sind doch gelandet, nicht? Auf dem Boden, oder? Hallo? Hört mich noch jemand? Ganz ruhig. Es ist alles gut. Sicher? Ist das sicher? Ja, ganz sicher. Woher? Wie kann das sicher sein? Ich sag es dir. Du? Wie? Wer bist du überhaupt? Hallo. Ich bin die Suse. Hallo, Suse. Hallo. Und wer bist du so? Bruno war nicht ganz bei sich. Er hätte einfach seinen Namen sagen können. Aber sein Name schien ihm der Bedeutung der Situation nicht angemessen. Er war wie verzaubert. Er hatte nicht ewig Zeit. Ich jetzt? Gehörten seine Eltern in den ersten Satz? Oder seine Konfession? Worauf zielte die Frage, wer er so sei? Ich jetzt also? Wenn du noch einmal fragst, muss ich leider weiter. Also, wie ist dein Name? Sag Bruno. Bruno! Bruno! Bruno! Warum schreist du so? Falls du mich nicht verstehst. Geht schon. Danke doch. Im Rahmen der Möglichkeiten. Hast du auch immer diese Ausländer im Kopf? Was denn für Ausländer? Na, diese fremden Stimmen. Nein, eigentlich nicht. Bruno versuchte, sich Suse zu erklären. Er erzählte ihr von den Stimmen, die er manchmal hörte. Ich höre manchmal Stimmen. Die ihm sein Leben erzählten, in der Vergangenheitsform. Als sei der Verlauf schon entschieden. Als sei er bloß ein Spielball. Spielball? Beispiel. Beispiel. Für ein durch und durch gewöhnliches Leben. Als wiederhole er fremde Vorschriften. Fremde Vorschriften. Weißt du, ich bin mir nie sicher, ob ich es bin, der sich entscheidet. Wie viel an diesem Satz von mir ist. Als sei er nichts Besonderes. Ein Statist seiner selbst. Er hörte Stimmen, die ihn kleiner machten und fremdbestimmten. Und die ihn entfernten von seinem Erleben. Indem sie behaupteten, es könne alles auch anders sein. Stimmt doch. Alles könnte auch anders sein. Ja, aber daran darf ich nicht ständig denken. Dann bin ich nie ganz da und nichts ist sicher. Jeden ganz normalen Satz machen diese Stimmen mir so kaputt. Diesen Satz hätte man auch schöner formulieren können. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das hätte ich jetzt auch wieder nicht erwähnen müssen. Was weiß ich schon, dass du nicht weißt? Welches Geheimnis könnte ich dir mitteilen? Das war nicht so gemeint. Jetzt rede ich wieder so gewöhnlich. Nein, nein. Sprich nur weiter. Ich höre deine Stimme gern. Deine Stimme ist warm. Aber dafür kann ich nichts. Und du bist witzig. Aber nicht nur. Nicht nur, nein. Anstrengend bist du auch ein bisschen. Wenn unser Gespräch nicht belastet wäre von der gegenwärtigen politischen Lage, wenn ich mir sicher wäre, wie ich mich dir gegenüber zu verhalten hätte, wenn ich nicht bisweilen ahnen würde, dass es einer tieferen Enttäuschung bedürfe, um einen klaren Gedanken zu fassen, wenn die Natur nicht seit jeher Trost geboten hätte. Ich würde dir sagen, hey, sieh her, die ersten Kirschblüten. Würde ich dir sagen. Es hätte mich bewegt, eventuell. Hättest du mich hingewiesen auf etwas, das außerhalb von uns zu blühen begonnen hat, wenn auch jedes neue, frische Blühende mir meinen Zustand im Gegensatz auswegloser erscheinen lassen könnte, als er vielleicht ist. Immerhin stehen wir voreinander. Immerhin stehen wir voreinander. Wahrscheinlich. Ich bemühe mich. Es ist schön mit dir. Ja. Was? Es ist schön mit mir. Und lustig. Ja. Anfänglich, als ich dich sah, auch schon wieder länger her, bei deinem Erscheinen hatte ich gehofft, wir würden uns ohne Worte verstehen. Vorbei. Das ist vorbei. Der Anfang ist jetzt vorbei. Aber ich finde, den haben wir jetzt ganz gut zusammen hinbekommen. Doch. Ich denke auch. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht mit uns. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Echt? Ja. Ich kann dir kaum sagen, wie sehr. Ich werde dir ein Lied singen, das dir genauer erklärt, warum ich mich so freue. Jetzt? Ich muss es erst noch komponieren. Wenn du mir fehlst, dann werde ich es dir singen. Bist du sowas wie ein Star? Naja, doch. Nicht direkt, aber ein bisschen schon. Und was machst du sonst so? Beruflich, meine ich? Bruno wollte Kunst studieren. Natürlich. Freie Kunst. Die freieste Kunst, möglichst. Aber seine Mappe war möglicherweise... doch etwas zu frei. Oder naiv. Oder alt. Das ist ja alles ganz schön, Herr Baum, was Sie da anstellen. Auch ganz schön wild natürlich. Gerne. Pornografisch manchmal fast. Stamm. Bitte? Stamm ist mein Name. Bruno Benjamin Raphael Stamm. Ja, natürlich, Herr Stamm. Das ist wirklich alles ganz schön, mit dieser wilden Energie. Sehr expressiv und witzig auch. Aber leider kommt mir das alles sehr bekannt vor. Ist aber alles von mir. Naja, das schon, das glaube ich Ihnen. Das haben aber andere schon vor Ihnen gemacht. Wer zum Beispiel? Polke, Herold, Kippenberger, Böhmler, Ulrichs, Neo, Fluxus. Nie gehört. Das ist schlecht. Aber wenn es doch gut ist, wenn es Ihnen doch gefällt... Es müsste schon auch neu sein. Neu müsste es schon sein. Sonst wird das nur Privatkunst. Neu? Herr Professor, was könnte denn bitte schön neu sein? Tatsächlich, wahrhaftig neu. Das sollen Sie mir sagen. Und was sagen Sie mir? Was lerne ich bei Ihnen? Was es schon gab, das sage ich Ihnen. Dass Sie es nicht noch einmal machen. Nicht noch einmal genauso. Das lernen Sie hier. Ich schaffe das auch ohne Sie. Dann machen Sie mal. Die Polizei erwischte Bruno in seiner identitätskritischen Phase. Er hatte Bücher aus Frankreich gelesen. Und deren Parolen an Wände gesprüht. Hoch lebe die Differenz. Schluss mit dem Logozentrismus. Nieder mit dem Subjekt. So, jetzt haben wir dich. Aber das bin ich nicht. Ganz ruhig, Freundchen. Ich bin nicht Ihr Freundchen. Jetzt bleiben Sie mal hier. Ich ist ein anderer. So, so, ein anderer. Schon wieder anders. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Das lehne ich ab. Konzepte der Identität. Wissen Sie, ich bin Künstler. Ich habe einen Künstler festgenommen, Leute. Kommt mal her. Dass ich das noch erleben darf. Darf ich mal den Ausweis sehen? Fühlt sich ja an wie wir. Was künstlern Sie denn da, wenn ich fragen darf? Gesang und Performancekunst. Und dass Sie diesen Baum hier gefällt haben? Ist Teil der Aktion, ich bin nicht ganz bei mir. Offensichtlich. So heißt das Projekt. Ich bin nicht ganz bei mir. Eine Kritik am intentionalistischen Verhaltensbegriff. Das ist der Untertitel. Jetzt werden Sie mal nicht abstrakt, bitteschön. Für uns sind Sie in erster Linie delinquent. Da hilft Ihnen auch kein Geschwafel. Die Hirnforschung hat längst erwiesen, dass wir unsere Entscheidungen weniger fällen, als dass sie neuronal quasi für uns gefällt werden. Und deshalb dieser umgehauene Baum. Ja, Demonstration der Willkür. Der Selbstüberwindung. Ein Zeichen setzen gegen die eigene Natur. Sie kommen jetzt mal mit, Herr Stamm, Baum. Stamm? Aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Das wollte ich doch zeigen. Das zeigen Sie dann alles mal dem Richter. Bruno Benjamin Raphael Stamm. Herr Stamm, warum hatten Sie denn überhaupt eine Pistole bei sich? Im Notfall sollte geschossen werden. Was ist mit dem Notfall gemeint? Wenn es nicht mehr weiterginge. Wann wäre das der Fall gewesen? Das musste in der Situation entschieden werden. Und dann ist der Notfall eingetreten? Ja. Können Sie diesen Notfall beschreiben? Es musste geschossen werden. Aber warum? Der Notfall war eingetreten. Wir drehen uns im Kreis. Ja. Hatten Sie den Plan, auf jemand Bestimmten zu schießen? Nein. Es sollte nur geschossen werden. Dass sich etwas ändert. Wegen des Notfalls? Genau. Aber auf niemand Bestimmten? Nein. Was zählte, war der Schuss. Also hätten Sie auch in die Luft schießen können? Wenn es etwas geändert hätte. Und warum haben Sie dann schließlich auf sich geschossen? Ich war mir selbst am nächsten, glaube ich. Ich wollte mich verändern. Wissen Sie den Grund nicht mit Bestimmtheit? Nein. Ich fühle mich dieser Person nicht besonders nah, die diese Tat damals begangen hat. Wie kann das sein? Ich glaube, dass diese Person sich durch eben diese Tat grundlegend verändert hat. Aber Sie erinnern sich doch an diese Person? Ja. Aber wie ich mich an eine Geschichte erinnere, die man mir erzählt hat. Das ist ausreichend für das Gericht. Aber ich bin das Ergebnis einer Vorgeschichte. Ich musste so werden. Ich bin nicht verantwortlich. Ich mache Sie verantwortlich. Im Namen des Volkes. Unser Gesetz will an Verantwortung glauben. Aber diese Vorgeschichte ist eine Geschichte mit einer anderen Person als die Geschichten danach mit der Person selben Namens. Ich bin ein anderer jetzt. Das kann das Gericht so nicht sehen. Sie haben diese Tat begangen. Selbstverständlich müssen Sie diese Kohärenz behaupten, um mich verurteilen zu können. Genau, Herr Stamm, diese Kohärenz behaupten wir. Das ist der siebte Baum bei Ihnen. Und jetzt kommt auch noch unerlaubter Waffenbesitz dazu. Ich habe ein Herz für die Kunst. Das wissen Sie, aber Sie scheinen es nicht anders zu wollen. Der aktuelle Herr Stamm will es lieber anders. Der damalige Herr Stamm scheint es so gewollt zu haben. Sie kommen jetzt mal zu sich und gehen in Arrest. Bruno, Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich hab's für dich getan, die ganze Kunst. Um dir zu zeigen, wer ich bin und was ich noch alles sein könnte, möglicherweise. Das hättest du nicht tun müssen, ich mag dich auch so. Aber ich bin nichts Besonderes. Wir hatten diesen innigen Moment, am Anfang. Aber dieser Moment ist vorbei. Ich erinnere mich gerne. Aber was machen wir jetzt? Wir können uns doch nicht nur noch erinnern. Hör auf mit der Kunst. Mach lieber wieder Lieder. Ich sehe dich. Aber ich kann dich nicht berühren. Zwischen uns ist dieses Plastik. Wow. Das ist eine schöne Liedzeile. Ich habe dir so viel zu singen, was ich dir nicht sagen kann. Das ist auch eine schöne Zeile. Das ist gut für dich, wenn wir uns nicht berühren können. Für deine Lieder ist das gut. Aber nicht für mich. Ich brauche dich, glaube ich. Du fehlst mir. Sing davon. Von diesem Zwischenraum. Bald sehen wir uns wieder. Dann brauche ich dich immer noch. Brauchst du sonst noch was? Ja. Ausflüge ohne Sinn. Meine eigene Unordnung. Das Durcheinander auf den Straßen. Das fehlt mir alles. Mach Lieder darüber. Mit dieser Sehnsucht. Und schick die Lieder dem Ulf. Der ist jetzt Produzent. Geh nicht. Bitte, geh nicht. Im Offenen verklingt die Stimme. Ich rufe dir noch hinterher. Wo Körper war, ist jetzt ein Luftzug. Der Raum steht klar und offen leer. Dieses Lied, es ist uns ähnlich. Es geht Stück für Stück vorbei. In der Hoffnung, dass sein Ende singend aufzuheben sei, singend aufzuheben sei, singend aufzuheben sei. Herr Stamm, die ersten Tage waren nicht leicht mit Ihnen. Aber seitdem Ihre Freundin zu Besuch war, haben Sie sich ausgezeichnet verhalten. Auch wenn Ihr Gesang hier bei uns manchem nicht gefallen hat. Er hat Ihnen einen Sinn gegeben. Ich darf Sie heute wegen guter Führung entlassen und empfehle Ihnen, was ich unseren Abgängern immer empfehle, um sich wieder zurechtzufinden da draußen. Gehen Sie erst einmal ein bisschen shoppen. Das ist doch... Ich glaub's nicht. Das ist doch Brunos Lied. Brunos Lied ist das doch. Das spielen sie hier im Bioladen. Im Bioladen, das gibt's doch nicht. Im Medienmarkt spielen sie es auch. Mein Lied. Der Raum steht klar und offen. Der Raum steht klar und offen. Im Phantasialand. Brunos Lied, krach laut, ich fass es nicht. Brunos Lied handelt von mir. Das muss mal gesagt sein. Ich bin's, hurra. Ich bin es immer noch. Beim Zahnarzt. Mein Lied. In der Klassikversion. Mit Streichern. Wahnsinn, wie kitschig das klingt. Wie geil. Aua! Oh, Entschuldigung. Mir ist der Bohrer abgerutscht. Das liegt an diesem Lied. Brunos Lied. Kennen Sie das? Da kann ich mich auf nichts konzentrieren. Ein prachtvolles Lied. Das ist mein Lied. Das ist Ihr Lied? Mein Lied. Hurra, ich bin's. Ja. Tatsächlich? Jetzt sehe ich's. Sie sind ja der Bruno. Und ich bohr hier rum und im Radio Ihr Lied. Der Bruno. Ja. Bei mir im Stuhl. Ich baue Ihnen da eine Krone hin, da wird die Masse staunen. Da können Sie das hohe C singen und glänzen bis in die letzte Reihe. Prima, Chef. Eine schöne Krone kann ich brauchen. Gleich hiernach fahre ich nämlich zur Tina. Da wollte ich immer schon mal glänzen. Sie hat mich damals ausgelacht. Und dann hat sie den Ulf geküsst. Und dann noch den Andreas. Mich aber nicht. Von wegen Drüsen. Der zeige ich jetzt mal, was der Hake ist. Eine Krone, Bruno. Eine Spitzenkrone. Bruno, mein Süßer. Endlich bist du wieder da. Ich habe immer an dich denken müssen und jetzt habe ich einen kleinen Striptease vorbereitet mit einer musikalischen Untermalung durch... Brunos Lied. Exaktamente, Senior. Woher hast du das gewusst? Ja, ich hab's geahnt. Das lag in der Luft, Tina. Ich habe Antennen fürs Raffinement. Das habe ich dir immer gesagt. Vamos, chica! Hattest du nicht mal diese komische Freundin, so eine Suse oder so? Ach was, los geht die Sause! Jetzt haben Sie es tatsächlich geschafft. Jawohl, ja, ich habe es geschafft. Nach Jahren der Entsagung haben Sie nun endlich den Erfolg, den viele Ihnen schon lange gegönnt haben, den Sie schon lange verdient haben, den ich persönlich Ihnen immer schon vorausgesagt habe. Super, Bruno. Wie fühlt sich das an? Schwer. Sehr schwer fühlt sich das an in den Taschen. Die ganzen Geldscheine ziehen mir bald die Hose runter. Jetzt heißt es wahrscheinlich nicht abheben. Auf dem Boden bleiben, einer von uns. Keinesfalls. Jetzt heißt es auf die Kacke hauen. Die Kuh fliegen lassen heißt es jetzt. Jetzt wird geklotzt und nicht gekleckert. Heute hauen wir auf die Pauke. Aber auch mal ganz ernsthaft, praktisch gefragt. Wie haben Sie das gemacht, Bruno? Was hat den Ausschlag gegeben? Ich habe einfach ein Gespür für Gefühle. Das liegt mir. Ich kann das hören. Oft gehe ich früh morgens durch die Stadt und frage die Menschen draußen, wie fühlst du dich? Und das sagen mir die Menschen, weil ich einer von ihnen bin. Und davon singe ich. Deswegen heißt dieses Lied auch Brunos Lied, weil es von mir ist. Und persönlich? Was waren die Voraussetzungen für diesen Erfolg? Ich glaube, ich habe an mich geglaubt. Wo ein Wille ist, geht's auch voran. Das ist wichtig, dass es weitergeht. Stillstand ist Stillstand. Wobei man auch immer wieder mal zu sich kommen muss, ins Zentrum, dass man weiß, wo man herkommt, aber nicht zu tief. Nie versumpfen, nie die Ziele aus den Augen verlieren, sonst wird's fatal, ganz klar. Ohne Ziele gibt's nur Eintopf. Apropos Ernährung, da sollten wir immer auf die Ballaststoffe achten. Danke, Bruno. Das war's mal wieder von Die Moral der Sieger und folgen Sie auf der nächsten Folge, denn wer den Siegern folgt, der wird nicht totgetrampelt. Oh, ja! Mensch, Tina, wie siehst du denn aus? Stehst ja ganz nackig da. Du holst dir noch den Tod. Zieh dir doch mal was an. Holst dir ja noch den Tod. Du bitte, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ach, aber davon hast du doch geträumt, schon in der Jugend. Dass ich mal für dich strippe. Das wolltest du doch immer schon. Ja, das wollte ich. Das habe ich jetzt gehabt. Das habe ich jetzt gesehen. Und mir sind da ein paar Schönheitsfehler aufgefallen. Und es gibt da jemanden, ich bin mir fast sicher, der diese Fehler nicht hat. Die hat aber andere Fehler. Ja, und diese anderen Fehler möchte ich jetzt entdecken. Um dann wieder nach anderen zu suchen. Du bist auf der Flucht. So bleibe ich in Bewegung. Das hält frisch. Bringst du mir mal die Zeitung? Aus der Gosse. Jetzt ein Star. Die Eltern verwahrlost. Das hat seinen Willen nur stärker gemacht. Höhenflug? Wunderkind, Superstar. Aber warum hat dieser gefühlvolle Sänger seine Jugendliebe verlassen? Und welche Rollen spielen die Drogen in seinem Leben? Ist er als Kind vom Baum gefallen? Das darf doch nicht wahr sein. Das glaube ich nicht. Der war doch so nett, der fotzige Schleimer. Der hat mir doch immer gesagt, was für ein Bombentyp. Was? Ja, habe ich auch gelesen. Nein. Am Ende. Kampagne, klar. Die Zahlen? Im Keller. Ganz neues Image? Nein, nein, nein. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nichts davon gesagt. Mach das aus. Es geht Stück für Stück voran. Mach das sofort aus. Aber es ist dein Lied. Deine Schöpfung. Ich hasse meine Schöpfung. Ich kann jetzt verstehen, wie Gott sich fühlt. Machst du halt wieder was Neues. Was Neues, ja, was Neues. Das stellst du dir so einfach vor. Ich bin mir doch immer so ähnlich. Und dann bin ich doch so zerrissen. Und als Kind bin ich vom Baum gefallen. Und niemand war bei mir, außer meiner Mutter. Und jetzt ist meine Mutter tot. Warum riecht es hier plötzlich so penetrant nach Brackwasser? Hallo, mein Name ist Rob. Ich bin Leiter des Lebensberatungsstudios Provitalophen. Wie geht's? Gut, danke. Und selbst? Ich frage dich noch einmal und schärfer jetzt. Wie geht es? Ganz gut. Echt? Nicht schlecht. Ein drittes und letztes Mal frage ich mit Nachdruck und echtem Interesse, wie es dem da geht, da ganz tief drinnen dem. Okay, ja. Könnte besser sein. Ist alles ein bisschen viel im Moment. Immer Pläne, Projekte, Produktionen. Das schlaucht ganz schön. Manchmal wächst es mir echt über den Kopf. Das muss nicht sein. Als erstes musst du dir klar machen, was du willst. Was willst du? Dass mich jemand mal wieder in den Arm nimmt. Erfolg willst du. Du willst Erfolg. Wahrscheinlich, ja. Dann hält dich auch jemand im Arm. Viele wollen dich dann im Arm halten. Sehr viele. Genau. Ich will Erfolg. Im Beruf, in der Sexualität und im Gefühlsleben. Ich will mehr Erfolg. Um Erfolg zu haben, brauchst du einen klaren Plan. Setze Prioritäten, Ziele. Mach dir klar, wo du in einem Jahr sein willst und wo in 5 Jahren. Hab ich. So ungefähr. Gut. Und wo willst du sein? Manchmal will ich einfach nur tot sein. Ist das Erfolg? Nein. Na, es kommt drauf an. Was macht dir Spaß? Singen. Und was noch? Schmusen. Dann wirst du ein Schmusesänger. In einem Jahr machst du dein neues Album. Denn das macht dir Spaß? Spaß, genau. Dafür bist du da. Bis hierher Fragen? Was ist mit der Fantasie? Ganz wichtig ist das Loslassen. Wenn du dich nicht zu früh einschränken lässt, kommen die Ideen von ganz alleine. Denk an deine Kindheit. Und hab keine Angst. Und vor allem, bleib du selbst. Lass dir keinen Bären aufbinden. Aber was heißt das? Lass dir keinen Unsinn erzählen von Beratern, die dich zu durchschauen glauben, die dir sagen wollen, wo es lang geht in deinem Leben. Nein, ja, nein. Da muss ich aufpassen, alles klar. Wenn du dich schwach fühlst und klein, bist du anfällig für windige Therapeuten mit halbgaren Tipps. Erfolgreiche Menschen leben selbstbestimmt. Das stimmt. Ich weiß. Ich muss meinen Weg gehen. Erfolglose Menschen sagen, ich muss. Erfolgreiche Menschen sagen, ich will. Richtig. Das hatte ich vergessen. Ich will meinen Weg gehen. Das war es, was ich dir sagen wollte. Geh deinen Weg. Hör auf deine Stimme. Ja, aber es sind viele. Dann hör auf die vielen. Steuererklärung. Krebsvorsorge. Müllabfuhr. Probleme der europäischen Intelligenz. Die Großeltern warten. Gibt es den sauren Regen noch? Wie weiter in Nord? Zur Frage der Technik beim späten Aspekte Wendel. Der Syntax. Mythen des Altertums. Wer war Arnold Bronnen? Ein Pfund Hackfleisch. Der Teufel steckt im Detail. Die Zeit ist aus den Fugen. Schiedsrichter. Telefon. Kontostand. Abgebaut. Heute schon geliebt? Okay, okay, ich versuch's nochmal. Bruno nimmt ein Modasomil, um sich wach zu halten. Und wirft noch etwas Fluktin nach, um nicht traurig zu werden. Und erfrischt sich mit ein paar Siroxat. Bisschen weiterentwickelt. Für euch! Und jetzt habe ich ein neues Lied dabei. Für euch. Praktisch eine Verfeinerung des ersten. Meine Texte sind jetzt viel differenzierter und meine Melodieführung ist technisch sehr viel anspruchsvoller als früher. Hey, Massenpublikum! Hallo, Bruno. Hey, Massenpublikum! Wollt ihr von mir einen ganz neuen, sehr eigenwilligen und vertrackten Track haben? Oh, nö, lieber nicht so gerne. Aber warum wollt ihr das denn lieber nicht so gerne? Das könnte doch noch ein bisschen so weitergehen mit mir und dem Erfolg, oder? Gibt es denn keinen Bedarf an technisch hochverfeinerter Musik? Nein? Jetzt sind andere Menschen dran. Und andere Lieder. Aber ich habe mich da jetzt dran gewöhnt, dass ich überall mein Lied höre. Was soll ich denn jetzt machen? Na, schau halt. So halt. Mach halt, was du willst. Ich werd's euch zeigen. Lieder werde ich zaubern, da fallen euch die Ohren ab. Jeder hat seinen einen Hit. Wenn's gut geht. Dann ist aber auch genug. Wollten wir von jedem Erdenbürger seinen 2-Minuten-Hit hören, wären wir damit etwa 4000 Jahre beschäftigt. Das fehlt uns die Geduld. Meine neue Platte wird den Titel tragen, Das Überleben der Klänge. Morgen wirst du diesen Satz vergessen haben. In einem Jahr wirst du diesen Abend vergessen haben. Im nächsten Jahrtausend wird man dich vergessen haben. Die Erde und die Menschen sind zeitlich begrenzte Phänomene in einem Universum, das einmal den Kältetod sterben wird. Was gehen Sie eigentlich andauernd hier rum? Ich bin die Zeit. Und da müssen Sie die ganze Zeit hier rumgehen? Ja. Die ganze Zeit. Können Sie nicht mal einen Moment stillstehen? Nein. Geht nicht? Leider nein. Ist ja furchtbar. Kann man auch erfrischend finden. Belebend, ermutigend. Dass es weitergeht. Mich macht das nervös. Dass man reden kann, ist eine Sache der Zeit. Musik hat mit der Zeit zu tun. Der Körper atmet. Die Sorge und die Hoffnung basieren auf Zeit. Jetzt stehen Sie doch mal endlich still. Das geht nicht. Sie machen mich total nervös. Das liegt an Ihnen. Ja, aber was soll das? So geht das. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts. Wo gehen Sie hin? Ich gehe weiter. Und was machen Sie? Ich gehe mit Ihnen. Nicht so schnell. Hey! Was machst du hier? Ich gehe ein bisschen rum. Und mit wem hast du gerade gesprochen? Mit einem Bekannten. Siehst du Gespenster? Du etwa nicht? Ich glaub nicht an sowas. Das kommt schon wieder. Das haben sie dir nur ausgetrieben. Und wem bist du gerade hinterhergelaufen? Der Zeit. Die gibt es? Das ist noch nichts für dich. Und wohin ist sie gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ich finde den Weg nicht mehr. Diese Geschichte weiß überhaupt nicht, wo sie hin will. Jetzt entscheide dich endlich. Ich suche Suse. Die Liebe meines Lebens. Oh, weia. Wenn nichts mehr geht, geht Liebe. Ja. Die Suse suche ich. Das ist deine Geschichte, die du dir erzählst? Die lange Suche nach der verlorenen Liebe? Das ist die Wahrheit. Wenn du sie dir glaubst, dann ist es deine Wahrheit. So lange lebe ich schon und finde nichts, was mich hält. Suse, es tut mir leid. Suse, komm zurück zu mir. Jammern hilft niemandem weiter. Du musst schon suchen gehen. Haben Sie eine Frau gesehen? Sie heißt Suse und könnte mein Leben retten. Wir verkaufen ihr Himbeerdrops, Schokoriegel, Minzbonbons, Dauerlutscher, saure Pommes, saure Kirschen, saure Gurken, Kaugummi-Zigaretten, Lakritzschnecken, Salmiakpastillen, Anisbriketts, Esspapier, Leckmuscheln. Danke. Rumkugeln? Danke, ich stehe lieber. Ich suche eine Frau. Sie heißt Suse und sie ist wunderschön. War sie immer schon wunderschön? Ja, sie war immer schon wunderschön. Warum hast du sie gehen lassen, dass du sie jetzt suchen musst? Ich hatte es vergessen. Ich muss blind gewesen sein. Damenbrillen, Herrenbrillen, Kinderbrillen, Markenbrillen, Lesebrillen, Schwimmbrillen, Bildschirm, Arbeitsbrillen und Kontaktlinsen finden Sie eine Etage höher. Haben Sie Brillen? Ja, Damenbrillen, Herrenbrillen, Kinderbrillen, Markenbrillen, Lesebrillen, Schwimmbrillen, Bildschirm, Arbeitsbrillen und Kontakte. Ja? Kontaktlinsen. Kontaktlinsen, genau. Brauchen Sie welche? Nein, ich suche eine Frau. Nehmen Sie doch ersatzweise eine Brille. Unser topmodisches Modell Titanium Flex besticht vor allem durch seine elegante Form. Entspiegelte Gläser und UV-Schutz sorgen außerdem für die Qualität, die Sie... Ich suche eine Frau. Sie heißt Suse und ist wunderschön. Wie könnten Sie Ihre Schönheit noch besser sehen? Ich brauche keine Brille. Ich suche eine Frau. Ja. Hier war eine Frau. Und Ihre Beschreibung passt. Wie sah sie aus? Wunderschön. Sie hatte strahlende Augen und ein leicht flackerndes Lid. Und sonst? Körper, Kleidung, Charakter? Ich habe nur Augen für die Augen. Strahlend blau, lange Wimpern und ein leicht flackerndes Lid. Das muss sie sein. War sie allein? Wo ist sie hin? Nach oben, glaube ich. Weiter nach oben. Vielleicht eine Bergsteigerbrille? Vielleicht schauen Sie mal oben in unserer Erotikabteilung im offenen Dachgeschoss. Hey Bruno, das ist ja ein Zufall, dass wir uns hier treffen. Ausgerechnet im Kaufhaus Liberty in der Erotikabteilung im offenen Dachgeschoss. Ja, das ist ein Ding. Im offenen Geschoss. Hier hätte ich dich am allerwenigsten vermutet. Was machst du hier? Du, ich bin mit meinem Freund da. Wir suchen so Gummisachen für Champagnerspiele. Vielleicht auch noch Peitschen dazu. Weißt du, wo sie sowas hier haben? Nein, weiß ich nicht. Ist was? Nein, nein. Hm. Und du? Ich? Ach so, ja. Ich bin allein hier. Und was machst du hier? Ich suche auch was. Das hatte ich schon vermutet. Ich suche etwas ganz Besonderes. Mich? Suchst du mich? Ja. Aber du hast doch gesagt, hier hättest du mich am allerwenigsten vermutet. Ich habe überall nach dir gesucht. Wirklich, überall. Aber ersatzweise hättest du auch ein paar von den Dicke-Dicke-Ding-Dong-Heftchen mitgenommen. Ja, ersatzweise, ja. Aber eigentlich suche ich nur dich. Dann komm. Komm. Komm, mein lieber Bruno. Lass uns gehen. Suse, du bringst mir Suppe. Du hast deinen Freund Achim für mich verlassen, als ihr gerade Gummisex-Spielsachen kaufen wolltet. Du hörst mir zu, wenn ich von meinen Problemen mit mir rede. Und meiner Sehnsucht nach mehr und mehr. Warum tust du das? Weil ich dich liebe, Bruno. Ich liebe dich. Das habe ich nicht verdient. Du bist ein guter Mensch? Ich wurde wenig geprüft. Und wenn ich geprüft wurde, habe ich versagt. Ich habe dich sitzen gelassen, als ich Erfolg hatte. Jetzt brauche ich jemanden und du kommst zu mir zurück. Ach, weißt du, der Achim war Betonmischer. Der war ganz nett, aber auch nichts für immer. Außerdem sah der nicht annähernd so gut aus wie du, wenn du singst mit deiner warmen Stimme. Deswegen bist du gekommen? Weil ich so gut aussehe, wenn ich singe mit meiner warmen Stimme. Auch, ja. Und ich glaube, dass du es noch einmal schaffst mit deinen Liedern. Ist auch egal, warum du wieder hier bist. Du bist wieder hier und das freut mich. Das ist Glück. Glück ist nichts für immer. Warum sagst du das? Das sagt man so. Aber wie können wir das denn festhalten, hier zwischen uns vielleicht? Das darf doch nicht alles gleich wieder vorbei sein. Ich bin doch bei dir. Hab doch nicht schon wieder Angst. Hab ich aber. Ich werd doch jetzt schon schwächer, da ich drüber nachdenke, warum du hier bist. Dass der Achim Betonmischer war. Dass du von mir jetzt Karriere erwartest und mich wegen meiner Äußerlichkeiten liebst. Ganz schwach wird das Glück bei den Gedanken schon. Denk nicht drüber nach. Aber wie denn? Ich hab doch ständig diese... Krampfadern. Vorsage. Altersweisen. Diese Dinge habe ich doch ständig im Kopf. Immer noch. Ja, immer noch. Und die reden mir ständig rein und wissen alles besser und finden alles lächerlich, was ich anstelle, weil die schon so lange dabei sind. Die haben alles schon gesehen. Die machen unsere Liebe lächerlich. Und jedes meiner Worte klein. Ich hasse diese Ironie. Aber ich werde sie nicht los. Und Suse dachte an Achim, den Betonmischer. Und dass sie immer so schön zusammen hatten schweigen können. Kannst du mir da nicht helfen? Vielleicht täte dir eine ordentliche Arbeit mal ganz gut. Du redest schon wie mein Vater. Vielleicht hilft dir das. Und uns. Das Geld ist nämlich alle. Und ein neuer Hit ist doch wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht zu erwarten. Nein, wahrscheinlich nicht. Na dann los. Beim Achim auf der Baustelle, da suchen sie noch jemanden. Also eigentlich sind wir voll besetzt hier. Aber ich habe gehört, Sie sind ein Freund vom Achim. Boah, Freund nicht direkt. Eher ein Bekannter. Ist ein guter Betonmischer, der Achim. Korrekter Mann. Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall. Was haben Sie denn bisher gemacht? Ich bin Sänger. Gesungen habe ich. Also eher nicht tätig gewesen in unserem Metier. Brunos Lied. Das war mein Hit. Ich bin's, hurra! Erkennen Sie das? Ich hab's nicht so mit Musik. Schon mal auf dem Bau gearbeitet? Performance habe ich mal gemacht. Bäume fällen. Ja, aber nicht auf dem Bau. So schwer wird's schon nicht sein. Wenn's der Achim auch kann. Dann fangen Sie mal beim Carlo an. An der Kiesgrube. Der sagt Ihnen dann schon, wie's läuft. Die Stimmen. Die Stimmen sind weg. Ich höre nichts mehr. Die Stimmen sind weg. Ich bin frei. Ich fühle nichts mehr. Ich habe alle Lieder vergessen. Das ist nicht schlimm. Hauptsache frei. Kein Kommentar. Hör auf zu quatschen, Arschloch. Bis zum Schippen hier. Ist klar, Carlo. Aber kannst du mich bitte Bruno nennen? Mach ich, Arschloch. Die Grube da drüben ist auch noch für dich. Bis heute Abend ist sie fertig, verstanden, Arschloch? Du, Carlo, kenne ich dich nicht irgendwo her? Du siehst aus wie mein Vater. Und auch ein bisschen wie der Ulf, der damals die Tina geküsst hat. Warst du nicht damals auch dieser Kunstprofessor, der mich abgelehnt hat? Warst du nicht immer da, wenn etwas schiefgelaufen ist? Noch mehr von dem Psycho-Scheiß und du machst mir noch eine Grube, Arschloch. Die Stimmen sind weg. Das ist gut. Aber die haben mich wenigstens nicht ständig beschimpft. Die hatten ein bestimmtes Niveau. Ich halte das nicht mehr aus, immer beschimpft zu werden. Ich habe doch gut geschippt hier. Das muss man doch auch einmal anerkennen. Ich bin doch Künstler. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und denke nach. Die Stimmen sind weg. Jetzt denke ich erst einmal nach. Bruno dachte also nach. Nein! Dachte über sich nach. Ruhe. Aus. Schippen. Schippen. Nur schippen. Ohne Stimmen. Ohne Willen. Unbemerkt. Verschwinden vielleicht. Gar nicht mehr sein. Nur noch Atem. Nicht mehr sichtbar. Reiner Hauch. Ganz im Moment. Befreit von der Sorge. Erlöst vom Erinnern. Sprachlos. Still. Stumm. Herr Stamm, seit Ihrer Bewerbung an unsere Kunstakademie habe ich Ihren künstlerischen Weg verfolgt. Und ich muss sagen, diese sich bewegende Pyramide aus Kies ist das Beste, was Sie bisher gemacht haben. In bestimmter Hinsicht habe ich es gar nicht gemacht. Ja, so geht Neuheit. Habe ich doch immer gesagt. Sie müssen loslassen können, sich befreien von ihren Vorbildern, ganz bei sich sein. Das ist Genie. Aber das bekomme ich nie wieder hin. Das schaffe ich nicht noch einmal. Das kann ich nicht verkaufen, das gehört zu mir. Das schaffe ich nicht noch mal. Es ist vorbei. Das war mein Werk. Jetzt kommt nichts mehr. Ich spüre das. In diese Schaffenskrise fiel... Aus heiterem Himmel, aus fruchtbarem Schoß. Ein Kind. Beziehungsweise dessen Ankündigung. Ich bin schwanger. Es brauchte nur eine Nacht. Bruno konnte sich vage erinnern. War ja auch schon spät gewesen. Von mir? Von dir. Bist du dir sicher? Für wen hältst du mich? Jetzt tu doch nicht so. Wenn du nicht bezahlen willst, dann gehen wir zum Test. Ja, aber ich bin doch Künstler. Was bist du? Künstler, dachte ich. Hatten wir die Szene nicht schon mal? Ah, vergiss es. Bei der Geburt durfte Bruno dabei sein und musste... So gewöhnlich war er. Musste weinen. Und selbstredend war dieser Moment... Tere! Vielleicht der schönste Moment seines bisherigen Lebens. Ist das jetzt der schönste Moment Ihres Lebens? Als die Tina damals ihren Striptease getanzt hat. Zu Brunos Lied und ich dabei mit dicker Hose und Zigarre im Mund. Das war vielleicht noch schöner. Aber das ist hier schon auch sehr schön. Schön glibbrig. Bruno hatte sich fortgepflanzt. Das Bruno-Gen würde nicht untergehen. Die Welt zeigte sich... Hip, hip, hip, hurra! Seltsam unbeeindruckt. Du, du, du, du, du. Bruno hatte jetzt ein Haus, ein Kind, eine Frau. Und im Garten 6 Bäume, fast selbst gepflanzt. Tudor, sein Gartengehilf aus Polen, sagte... Bruno, du Glück, du richtiges Leben. Und Bruno dachte... Vielleicht. Und bezahlte Tudor 5 € die Stunde. Ja, das ist viel für den. Und wollte nur weg. Fühlte das Ende, wie es sich zuzog. Und wollte noch einmal. Unruhe, Wirrnis, Zerstörung. Aufruhr, Umwälzung, Fehler. Fehler, ich will noch einmal Fehler machen, dafür bin ich hier. Meine Fehler sind schöne Fehler. Originelle Fehler. Dass nicht alles glatt läuft. Nicht einfach weitergeht. Ich bin der, der die schönen Fehler produziert, aus denen andere dann lernen können. Wenn ich dumm ausschaue, hat es pädagogische Wirkung. Meine Fehler dienen dem Gemeinwohl. Kann ja nicht alles in Ordnung sein. Das wäre der Tod. Wenn ich nicht funktioniere, bin ich ganz bei mir. Ich bin hier für die Fehler. Dass es auffällt, dass noch nicht alles rund läuft. Dafür erhebe ich die Stimme. Dafür stehe ich auf, dass das Falsche sichtbar wird. In mir. Und bekämpft werden kann. Dafür bin ich da. Du bist aber gut gelaunt. Ja. Ich weiß jetzt, weshalb ich hier bin. Ich mache Fehler. Stimmt. Das kannst du ganz gut. Plötzlicher Auftritt. Der Körper. Mit dem hatte Bruno überhaupt nicht gerechnet. Klopfte erst an. Leicht pochender Schmerz. Den Bruno nicht hörte. Dann halt mit Gewalt. Aua! Was soll denn das? Ein Bandscheibenvorfall, nichts Dramatisches. Nur, dass sich Bruno kein Stück mehr bewegen konnte. Dass es Komplikationen gab, medizinischer Art. Kurz und gut, Bruno humpelte. Das würde bleiben. Disco war also vorbei. Die kleinen Affären der Nacht. Da schmerzte das Humpeln doppelt. Nie mehr, Disco Bruno. Er war ganz allein im Elend. Ganz bei sich und den Knochen, den Sehnen, den Muskeln und dem Zeug. Das ihn vorher kein Stück interessiert hatte. Der Schmerz gab ihm einen Standpunkt. Plötzlich war er sich sicherer, dass er zu seiner Frau gehöre. Die Suse, die Süße. Eine Seele von Mensch. Die kümmerte sich. Anfangs rührend. Später genervt. Bruno konnte sich fallen lassen und war sehr stolz auf sich. Wie ich mich fallen lassen kann, das muss man erst mal können. Sich so fallen lassen können, das fällt dem Deutschen ja schwer. Bruno wurde fast weise. Der kam eh kaum noch hoch. Und wurde treu. Und fett. Und Suse bat ihn zum Gespräch. So geht es nicht weiter. Vielleicht brauche ich einen Rollstuhl. Lass uns die Situation doch mal rational betrachten. Warum sollen wir die Situation plötzlich rational betrachten? Das haben wir doch noch nie getan. Als Sänger bist du gescheitert? Du hast mich jahrelang betrogen? Jetzt kannst du dich kaum noch bewegen und bist fast mittellos. Ich aber habe noch Chancen auf dem Liebesmarkt. Warum sollte ich bei dir bleiben? Du hast recht. Ich kann nur an dein Mitleid appellieren. Und an deine Treue. Hast du Treue gesagt? Hast du das Wort Treue benutzt? Treue hättest du nicht sagen sollen. Das war ein Wort zu viel. Weg war sie. Die Suse. Und sein Vater lag im Sterben. Vater? Bruno. Mein Sohn. Ja, ich bin es. Es ist lange her, dass ich dich gesehen habe. Es tut mir leid. Ich hatte viel zu tun. Am Anfang deines Lebens habe ich dir gesagt, du müsstest dich entscheiden. Hast du dich entschieden? Ja. Wofür hast du dich entschieden? Ich habe mich für das Leben entschieden. Du bist und bleibst ein Schlagersänger. Was ist denn das für eine Entscheidung? Ich habe gelebt. Ich habe da einiges ausprobiert. Ausprobieren? Das macht doch jeder. Ich war in New York. Und ich hatte einen Hit. Ich habe mit Frauen geschlafen. Und auf dem Bau habe ich gearbeitet. An der Kiesgrube. Das ist auch eine Erfahrung. Sollte man auch mal gemacht haben. Wegen dir, glaube ich, bin ich kein großer Künstler geworden. Aber ich habe dir nichts getan. Du hast es vielleicht vergessen. Aber du hast 3 Jahre in die Windeln gemacht. Dann bist du vom Baum gefallen und konntest jahrelang nachts nicht schlafen. Du hast ins Bett gepinkelt, wenn der Wind zu laut blies. Dann hast du Drogen genommen und uns angespuckt, weil wir dich angeblich zu einem Konsumenten erzogen haben. Du hast deine Mutter ins Grab gebracht. Und dann hast du dich jahrelang nicht mehr bei mir gemeldet. Bitte entschuldige. Du warst ein schreckliches Kind. Aber du wolltest doch ein Kind. Oder? Wolltest du doch nicht? Vater? Vater? Nein. Vater, lass mich nicht allein mit dieser offenen Frage. Hey, hallo, ich bin Victor Geffen, ich bin Talentscout bei BMGM und diese letzten Zeilen an ihren versterbenden Vater, die hatten für mich eindeutig Hit-Potential, aber verdammt nochmal eindeutig. Lieber Gott, bisschen spät jetzt, ich weiß. Ich wollte mich nicht aufdrängen die letzten Jahre. Aber du siehst ja, was hier los ist. Du siehst alles. Es gab auch schöne Momente, aber jetzt ist es... Es dreht sich. Ich weiß nicht, was soll denn das? Ist das ernst gemeint? Oder ein Rätsel, das andere lösen müssen? Jetzt ist auch noch Vater tot. Sag doch was. Du hast doch den Überblick. Oder bestraf mich, dass ich weiß, wo ich dran bin. Machst du dich lustig? Über uns alle? Lieber Gott, mach mich fromm. Oder... unempfindlich. Bitte. Danke. Amen. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich deiner Stille glaub. Lieber Gott, mach mich nieder. Mein Größenwahn, der kommt schon wieder. Lieber Gott, mach mich dumm, dass ich in den Himmel komm. Oder komm! Das sieht nicht gut aus da an Ihrem Hals. Das sollten wir vielleicht kurz mal untersuchen lassen. Ich frag mal den Herrn Doktor, ob er Zeit hat, einen Blick auf Sie zu werfen. Ja, aber ich hab nichts. Mir fehlt nichts. Das ist nicht nötig. Herr Stamm, die Untersuchungsergebnisse sind jetzt gekommen und es tut mir sehr leid, es sind schlechte Ergebnisse. Wir können da leider nicht mehr viel machen. Die Behandlungsmöglichkeiten haben wir ausgereizt. Und jetzt? Was ist jetzt? Wir unterscheiden zwischen 5 aufeinanderfolgenden Sterbephasen. In der ersten Phase will es der Patient nicht wahrhaben. Das glaube ich nicht. Das ist nicht wahr. Ich rauche mir jetzt ein Kippchen. In der zweiten Phase dominiert der Zorn. Ich werde Sie alle verklagen, alle miteinander. Wie reden Sie überhaupt mit mir? Das lasse ich mit mir nicht machen. Dann versucht der Patient zu verhandeln. kann man nicht vielleicht doch noch was machen, wenn ich aufhöre zu rauchen und ein besserer Mensch werde. Ein Jahr noch vielleicht, oder zwei. In der vierten Phase folgt die Depression? Ich kann nichts. Ich bin nichts. Es ist alles aus. Und zum Schluss kommt es zur Zustimmung. Gut, gut, es ist gut. Es ist recht. Ich bin bereit zu gehen. Nein, nein, nein. Das kann nicht wahr sein, das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Sie, Herr Stamm, befinden sich noch in der ersten Phase. Danke, Herr Doktor. Ich glaube, Sie haben recht. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Nein, nein, nein, das kann nicht wahr sein, das ist einfach nicht wahr. Das kann noch nicht alles gewesen sein, das habe ich nicht verdient. Warum klagst du, Bruno? Das ist nicht recht. Ich habe alles verpasst. Du hast alles gehabt. Einmal Erfolg und einmal Liebe. Liebevolle Momente. Momente der Zuneigung. Kurz, aber wahr. Was willst du mehr? Ich hätte damals die Anna noch mitnehmen sollen. Dann hätten die Anna, die Tina und ich einen Dreier machen können. Wäre die Britta noch mitgekommen, hätte es auch ein Vierer sein können. Wir hätten es im Sommer auf dem Bauernhof von Brittas Vater treiben können. Mit all den Tieren. Im Schlamm hätten wir uns gesuhlt und geliebt. Verdammt nochmal. Warum war ich immer so nachdenklich und schüchtern? Das hat alles verhindert. Verdammt nochmal. Das ist alles? Nein. Ich möchte noch einmal ganz von vorne anfangen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Echt wahr, Bruno? Jetzt weißt du, wie es geht? Was weißt du denn jetzt? Dass man nicht so lange warten darf. Dass man zupacken muss, im richtigen Moment. Und genießen können muss man. Wie alles vergeht. Das weiß ich jetzt auch. Die Fallen, die Fehler, die kenne ich jetzt. Ja, ja. Ich wäre gerne vielleicht auch Gärtner geworden. Mit Kletterpflanzen und Blumen und so. Oder hätte was erfunden. Geräte. Technische Geräte. Die helfen den Menschen. Bei ihren unzähligen selbstzerstörerischen Projekten. Bei ihrem Leben. Bei einem besseren Leben. Oder Tänzer. Hätte ich werden können gewollt. Eventuell. Das hätte mich beflügelt. Glaube ich. Aber das kann man nicht lange machen. Auf professioneller Ebene. Erst Tänzer, dann Gärtner vielleicht. Oder Erfinder. Das hätte gepasst. Möglicherweise. Vieles ist dir gut gelungen. Sei auch dankbar. Gut. Dann hätte ich jetzt gerne ein bisschen Schaumwein der trockenen Sorte. Und ein Streicherquartett soll spielen, während ich mir ein bisschen im Popo pule und einen Gedanken hin und her drehe über die Vergänglichkeit. Das hätte ich jetzt gern. Nein. Was heißt denn hier nein? Ich habe doch etwas geleistet. Ein bisschen Luxus habe ich mir doch auf meine alten Tage verdient, oder etwa nicht? Ohne mich sähe die Welt ein ganzes Stück anders aus. Bruno? Bitte? Du hast einen einzigen Hit gehabt. Und ein paar halbwegs liebevolle Momente. Quantitativ ist das selbstverständlich nicht zu würdigen. Aber es war doch ein ganz besonderer Hit. Und es waren auch ganz besondere Momente. Ja, das kannst du jetzt genießen. Von Ferne, mit Abstand in der Erinnerung. Aber den Schaumwein dazu musst du dir schon selber kaufen. An was soll ich mich erinnern? An die schönen Momente. Hast du doch gerade gesagt. Ich erinnere mich nicht. Warum nicht? Bruno. Ich erinnere mich nicht. Bruno? Ich erinnere mich nicht. Zum Krebs kam auch noch Alzheimer. Das war gut, um den Krebs zu vergessen. Aber schlecht für ein interessantes Gespräch. Guten Tag. Mein Name ist Dr. Rasch. Ich bin Ihr Neurologe. Wie heißen Sie? Bruno. Familienname? Bruno. Wie heißt Ihre Frau? Ich glaube, Bruno. Ihre Frau? Ach so. Meine Frau. Sind Sie verheiratet? Ja. Zu Bruno. Herr Stamm? Ja. Zu Bruno Stamm. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Hat mal dieser Typ hat das mal gesagt. Von Neurofibrillen wusste der nichts. Der Doktor ging und sprach kein Wort mehr mit Bruno. Die Schwester sang, während sie Bruno wusch, um sich abzulenken von seinem Gestank. Sie hörte ihn nur noch seinen Namen grummeln. Bruno. Bruno. Bruno, Bruno. Was auch passiert mit meinem Verstand, was ich bin, geht nie verloren. Was haben Sie gesagt, Herr Stamm? Was ich bin, geht nie verloren. Sagen Sie das noch einmal. Bruno. Sagen Sie doch bitte den Satz noch einmal. Bruno, Bruno. Herr Stamm. Bruno. Bruno Stamm. Was ich bin, geht nie verloren. Das war ich. Vorhin war ich dort. Ich will zurück, aber die ehemals dunkle Stelle ist geweißt. Ich ziehe Kreise. Dort war ich einmal. Wie war ich dort? Ich schaue mich um und sehe, wo ich war. Ich verliere mich nicht. Ich stifte einen Zusammenhang. Es zeitigt mich. Ich gehe von mir aus. Ich kann nicht anders. Ich gehe aus. Kommt jemand mit, jetzt, da ich vergehe? Wer kommt mit mir, außer meiner Angst? Jetzt geht auch die Angst. Was bleibt mir noch? Wer geht mit mir? Seine letzte Performance nahm niemand mehr wahr. Außer seinen Stimmen. Seinen Stimmen. Seinen Stimmen. Seinen Stimmen. Seinen Stimmen. Seinen Stimmen. Die Stimmen sind noch da. Das ist gut. Ich bin nicht allein. Ihr wart immer da. Ihr habt mich erzählt. Ja! Ich will euch küssen. Dann schweigt ihr. Das will ich nicht. Es ist gut, dass jemand da ist. Ganz bei sich ist man erst im Tod. Ein schöner Schlusssatz. Kommt ein Mann zur Welt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Heckmanns mit Alexander Kuhn als Bruno sowie Boris Aljinovic, Caroline Ebner, Astrid Meierfeld, Rainer Philippi, Maximilian von Pufendorf und Wolf-Dietrich Sprenger. Gesang Rita Gillig. Ton Dietmar Rötzel. Schnitt Sonja Röder. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Ulrich Bassange. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2008. Dramaturgie Friederike Roth.